Und wieder ist etwas Zeit vergangen. Und was ist besser als eine Folge Podcast zum Jahresstart? Zwei Folgen Podcast zum Jahresstart. Denn mehr ist irgendwie besser. Also dachte sich jetzt auch die Bundesregierung und hat zum 1. Januar 2026 den Mindestlohn in Deutschland erhöht auf 13,90 Euro die Stunde. Also erstmal Glückwunsch, wirklich. Mehr Geld ist besser als weniger Geld. Insbesondere in den Taschen derer, die es vermutlich direkt wieder 1:1 in Miete, Nebenkosten und das eigene Überleben investieren. Das ist ungefähr so umstritten wie Wasser ist nass. Und trotzdem wird sich diese Erhöhung vermutlich so anfühlen wie ein politischer Händedruck mit ganz feuchten Fingern. Die Politik so, wir haben geliefert, sozialer Fortschritt, niemand wird zurückgelassen. Und irgendwo in Deutschland sitzt jemand am Küchentisch, und nein, nicht Robert Habeck oder Menschen, die auf ihn warten, aber dieser Mensch am Küchentisch schaut seine Abrechnung und sagt, Knaller, 1,08 Euro mehr pro Stunde. Davon kaufe ich mir nix. Also außer vielleicht ein halbes Croissant ohne Butter, wenn man es quer hält. Natürlich, die SPD hatte im Wahlkampf 15 Euro plakatiert. Also sogar nochmal 1,10 Euro mehr als jetzt. 1,10 Euro mehr. Es sind jetzt gerade mal 1,08 Euro mehr geworden. Und auch nächstes Jahr werden diese 15 Euro nicht erreicht. Aber Lars Klingbeil sagte nach dem Wahlergebnis ja sinngemäß, wir müssen jetzt alle Konsequenzen aus diesem Ergebnis ziehen. Und eine dieser Konsequenzen scheint gewesen zu sein, große Versprechen sind optional. Rechnen wir kurz gemeinsam, keine Sorge, Grundschulmathematik. 1,08 Euro mehr pro Stunde, 8 Stunden Arbeit pro Tag, macht 8,64 Euro. Euro am Tag. Also im Monat vielleicht bei einer Vollzeitstelle 180 Euro brutto. Brutto. Und dann kommt der Alltag vorbei und sagt, cool, ich nehme alles. Weil Miete hoch, Nebenkosten hoch, Lebensmittelpreise hoch, Deutschlandticket hoch. Auto, vergiss es. Außer du bist Pendler, dann kannst du mit der Pendlerpauschale aber richtig Reibach machen. Das Einzige, was nicht steigt, ist der Kontostand. Der verändert sich nur in seiner Farbe. Von rot zu dunkelrot. Und nein, damit steigen auch nicht automatisch die Wahlergebnisse von Heidi Reicheneck. Das ist alles kein sozialer Durchbruch. Das ist ein Pflaster auf eine offene Rechnung. Oder anders gesagt, du bekommst mehr Geld. Aber alles um dich herum bekommt noch mehr Geld. Und zwar von dir. Das ist wie so ein Wettrennen, bei dem dir die Politik sagt, hier hast du neue Schuhe. Aber die Inflation, die fährt E-Scooter. Der Mindestlohn ist politisch perfekt als Kommunikationsmittel. Er ist leicht erklärbar, er ist gut plakatierbar, er ist moralisch unangreifbar. Denn niemand wird sagen, nein! Ich will weniger Geld für arme, fleißige Leute. Und tatsächlich kann die SPD auf ihre Kampfnarben zeigen und sagen, wir haben alles Mögliche getan im Kampf mit der CDU um mehr Mindestlohn. Nur leider nicht alles, was nötig gewesen wäre. Naja, also stell dir mal vor, dein Chef kommt zu dir und sagt, du bekommst mehr Gehalt. Aber jetzt kostet der Kaffee 7 Euro in der Kantine. Die verlangt übrigens Eintritt und dein Stuhl wird extra berechnet. Dann würdest du wahrscheinlich kündigen. Der Staat nennt das Wirtschaft. Und jetzt kommt die nationale Wirtschaftspointe. Wie bereits erwähnt, das Geld aus der Mindestlohnerhöhung wandert direkt wieder in den Konsum. Mehr Mindestlohn würde mehr Konsum bedeuten. Mehr Konsum würde mehr Binnennachfrage bedeuten. Aber wer will das schon? Deutschland soll schließlich an seine alten Global Player Tage als Exportweltmeister anknüpfen. Es gibt schließlich mehr Ausland als Inland. Also mehr Konsumenten im Ausland als im Inland heißt Produkte lieber fürs Ausland und im Inland wird es schon irgendwie verkonsumiert werden und was übrig bleibt, kauft sowieso das Ausland. Am Ende bleibt diese merkwürdige Situation für viele da draußen jetzt, du arbeitest, du bekommst mehr Geld und trotzdem fühlt es sich für viele an, als würden sie verlieren. Nicht, weil sie undankbar sind, sondern weil sie rechnen können. Mehr Lohn ist gut, aber weniger Illusionen wären noch besser. Denn wenn Politik sich selbst feiert und der Alltag der Leute härter wird, dann ist das nicht wirklich ein sozialer Fortschritt. Das ist ein politischer PR-Erfolg mit Nebenwirkungen. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.